Kryptomind. Du weißt vielleicht, dass du der Durchschnitt der 5 Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit im Leben verbringst. Aufbauend auf diesem Prinzip ist es also ganz besonders wichtig, dich mit Menschen zu umgeben, welche ebenfalls als Unternehmer im Blockchain-Bereich unterwegs sind. Nur dann wirst du in diesem Feld auch erfolgreich sein. Da die Beteiligten zumeist jedoch noch sehr jung sind, ist es gerade hier ausgesprochen schwer, langfristig denkende und nachhaltig eingestellte Unternehmer zu finden. Aus diesem Grund haben wir im deutschsprachigen Raum die Mastermind-Gruppe Kryptomind gestartet. Das Ziel dieser Gruppe ist es, mindestens 10 Blockchain-Firmen hervorzubringen, welche in Zukunft globale Services anbieten und somit einen positiven Beitrag für die Welt zu leisten. Dezentralisierung wird enorm wichtig sein. Und wir wollen nicht, dass die Dachregion diese technologische Welle wie die meisten Wellen zuvor bereits verpasst. Bei Kryptomind lautet somit unsere Mission, dass wir nachhaltig denkende Blockchain-Unternehmer und Investoren aus der Dachregion miteinander verknüpfen und diese bei ihrem Erfolg unterstützen wollen. Um die Qualität der Gruppe zu gewährleisten, gibt es einige Aufnahmekriterien, welche du unter www.kryptomind.de findest. Eine auserwählte Handvoll Leute tauscht sich dann regelmäßig aus, teilt Erfahrungen, trifft sich und pusht sich zu gegenseitigem Erfolg. Der erste Durchlauf einiger Unternehmer ist bereits unglaublich positiv verlaufen. Wenn du der Meinung bist, dass du generell mit deinem Unternehmen das Zeug zum Erfolg hast, kannst du eine Anfrage zwecks Aufnahme stellen. Bitte sei nicht enttäuscht, wenn es vielleicht am Anfang noch nicht klappt. Bleib am Ball. Eventuell passt es dann zu einem späteren Zeitpunkt.